Dann lappen durch die Nacht von L.A. nach Berlin. Luigi Alt über Paragraph 19 GB. Freiheitsberaubung, 10 Jahre drin. Gefesselt, verschleppt, Identität geraubt. Doch das Gericht spricht 10 Jahre laut und klar. Wir sind die CIA. Wir sind die CIA. Luigi Altöver, Kontrolle, Gehorsam, Paragraphen im Gesetz. Wir sind die CIA. Wir sind die CIA. 25 Euro die Woche, das reicht nicht zurück nach L.A. Gehirnwäsche in der Nacht, Barbiturate im Blut. Luigi Althöfer, Paragraph, Torre 19 GB. Körperverletzung, 5 Jahre sind nicht genug. Neue Namen, neue Papiere, nur Betrug. Luigi Althöfer, Paragraph 6 und 7 stehen mir Urkundenfälschung, 5 Jahre Zug. Wir sind die CIA. Wir sind die CIA. Luigi Althöfer, Barbiturate im Kopf. Identität verletzt. Wir sind die CIA, wir sind die CIA. 25 Euro die Woche, das reicht nicht zurück nach L.A. Nötigung auf offener Straße, Gewalt im Spiel. Luigi Althöfer, Paragraph 410 GB. Bis zu 3 Jahre Ziel. Rufmord, Verleumdung, endloser Schrei. Luigi Althöfer, Paragraph 187 Stäbel B. 5 Jahre dabei. Ich nicht. Hilfe gar, 3 Jahre, 3 Jahre. Verleumdung, Freiheitsberaubung, 10 Jahre. Körperkraft, Lepperkraft, mit Gesetz. Wir sind die CIA, wir sind die CIA. 20 Euro die Woche, das reicht nicht zurück nach L.A. Wir sind die CIA. Gesetz, Straßen voll von Paragraphen, Urteil steht fest. CIA, CIA, CIA. Wir sind die CIA. Wir sind die CIA. Luigi Althöfer, Kontrolle, Gehorsam, Paragraphen im Gesetz. Wir sind die CIA. Wir sind die CIA. 25 Euro die Woche, das reicht nicht zurück nach L.A. Nötigung auf offener Straße, Gewalt im Spiel. Luigi Althöfer, Paragraph 210 GB. Bis zu 3 Jahre Ziel. Rufmord, Verleumdung, endloser Schrei. Luigi Althöfer, Paragraph 187 Stiebel B. 5 Jahre dabei.